Hört mir schweigend zu, ihr Inseln, und hart meiner Darlegung, ihr Völkerschaften. Sie mögen herantreten, alsdann mögen sie reden, zusammen lasst uns zum Gericht herzutreten. Wer hat vom Osten her erweckt ihn, dem Recht entgegenkommt auf jedem Schritte? Wer unterwirft ihm Völker und stürzt vor ihm Könige? Wer macht ihr Schwert dem Staube gleich, verwehten Stoppeln ihren Bogen? Er verfolgt sie, zieht unversehrt daher, einen Pfad betritt er nicht auf seinem Marsche. Wer hat's getan und ausgeführt? Er, der von Anfang an die Geschlechter der Menschen ins Leben rief, ich, Jahwe, der ich uranfänglich und bei den Letzten noch immer derselbe bin. Es sahen's die Inseln und gerieten in Furcht, die Enden der Erde erzitterten, sie vereinigten sich und kamen herbei. Einer brachte dem anderen Hilfe und sprach zu seinem Genossen, fasse Mut. Und der Künstler ermutigte den Goldschmied, der mit dem Hammer glättet den, der den Amboss schlägt, indem er von der Lötung sagte, sie ist gut. Und dann befestigte er das Götterbild mit Nägeln, dass es nicht wanken kann. Aber du, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, du Same Abrahams, meines Freundes, du, den ich von den Enden der Erde herbeigeholt und aus ihren entlegensten Gegenden berufen habe, indem ich zu dir sprach, mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und dich nicht verschmäht. Sei getrost, denn ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott, ich mache dich stark, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich fest mit meiner rechtwirkenden Rechten. Fürwahr, es sollen zu Schanden werden und in Schmachfalle alle, die gegen dich entbrannt sind, es sollen zunichte werden und zugrunde gehen die Leute, die wider dich streiten. Du wirst sie suchen und nicht mehr finden, die Leute, die mit dir hadern, zunichte sollen werden und wie eitel nichts die Leute, die dich bekämpfen. Denn ich, Jahwe, dein Gott, halte dich fest bei deiner Rechten, ich, der zu dir spricht, sei getrost, ich helfe dir. Sei getrost, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel, ich helfe dir, ist der Spruch Jahwes, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Siehe, ich mache dich zu einer neuen scharfen Dreschwalze mit vielen Schneiden, du wirst die Berge dreschen und zermalmen und die Hügel der Spreu gleich machen. Du wirst sie worfeln, und der Wind wird sie davonführen, und der Sturmwind wird sie auseinanderfegen. Du aber wirst frohlocken über Jahwe, des heiligen Israels wirst du dich berühmen. Die Elenden und die Armen suchen nach Wasser, aber es ist keines da, ihre Zunge lechzt vor Durst. Ich, Jahwe, will sie erhören, ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ich will auf kahlen Höhen Flüsse hervorbrechen lassen und Quellen inmitten der Täler, ich will die Wüste zu einem Wasserteiche machen und dürres Land zum Quellorte von Gewässern. Ich will die Wüste besetzen mit Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäumen und die Steppe ausstatten mit Zypressen, Ulmen und Buchsbäumen zugleich, damit sie insgesamt sehen und erkennen und beherzigen und einsehen, dass die Hand Jahwes dies getan und der Heilige Israels es ins Leben gerufen hat. Bringt eure Streitsache vor. Spricht Jahwe, legt eure Beweisgründe dar. Spricht der König Jakobs. Mögen sie herzutreten und uns kundtun, was sich ereignen wird. Tut kund, was es mit dem Früheren auf sich hatte, dass wir unseren Sinn darauf richten und den Ausgang davon erkennen. Oder lasst uns das Kommende hören. Tut kund, was späterhin kommen wird, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid, ja, tut nur irgendetwas Gutes oder Schlimmes, dass wir insgesamt uns verwundern und etwas zu sehen bekommen. Wahrlich, ihr seid gar nichts und euer Tun ganz nichtig, ein Greuel der, der euch erwählt. Ich habe einen erweckt vom Norden her und er kam, vom Aufgange der Sonne her ihn, der meinen Namen verkündigt, dass er Statthalter zertrete wie Lehm und wie ein Töpfer, der Ton tritt. Wer hat es kundgetan von Anfang an, dass wir's erknähten, und im Voraus, dass wir hätten sagen können, er hat recht. Aber da ist keiner, der es kundtäte. Keiner, der es hören ließe, niemand, der eure Worte hörte. Als erster verkündige ich Zion, siehe, da sind sie, deine Kinder. Und Jerusalem widme ich einen Freudenboten. Und sehe ich hin, so ist niemand da, und unter diesen da gibt's keinen Berater, dass ich sie befragte und sie mir Bescheid gäben. Fürwahr, sie alle sind nichtsnützig und nichtig sind ihre Machwerke und leerer Lufthauch ihre Götterbilder.